Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Es ist mal wieder soweit. Der libertäre Podcast ist fertig. Und dies ist kein x-beliebiger Podcast, sondern unsere sage und schreibe 50. Ausgabe. Yeah! Seit mehr als 4 Jahren bringen wir nun den Podcast allmonatlich raus. Etwas länger sind wir auch schon ohne Podcast aktiv. Wir sind gerade dabei, einige radikale Änderungen am Konzept anzudenken. Mehr dazu erfahrt ihr im kommenden Monatsrückblick. Als Projekt haben wir uns in der Zeit ziemlich entwickelt, denn der Podcast ist nur eins der Dinge, die wir machen. Dazu kommen auch weitere Beiträge und Veranstaltungsdokumentationen und das nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und Spanisch und bisweilen sogar in anderen Sprachen, Portugiesisch, Italienisch, Kurdisch. Dazu kommt, dass wir auch anderen neuen Radioprojekten unter die Arme greifen und sie mit Technik unterstützen, wofür wiederum Soli-Partys und Merchandise nötig werden. Nicht zuletzt gibt es auch internationale Vernetzungsarbeit im Rahmen eines antiautoritären Radionetzwerks mit jährlichen internationalen Treffen. Eine Menge Arbeit also. Doch unsere Gruppe ist personell etwa auf demselben Stand geblieben. Es ist mittlerweile etwas zu viel Arbeit für unsere Schultern, weswegen wir dringend nach neuen MitstreiterInnen suchen. Also meldet euch bei uns, am besten über unsere Mail aradio-berlin@riser.net. Kommentare, Hinweise, Feedback könnt ihr aber auch über unseren Blog aradio.blogsport.de an uns richten oder über Twitter unter @aradio_berlin. Kommen wir zum Inhalt des aktuellen Podcasts. Wir haben für euch wieder einige leckere Beiträge zusammengestellt. Dazwischen gibt es, wie ihr es kennt und mögt, unser satirisches Allerlei, wo Anarchie herrschte und so weiter. Das Ganze schmecken wir mit saftigem Sound von einigen GEMA-freien Bands ab. Der Winter ist nicht zu verleugnen. Trump, Petri, Merkel, Genossinnen im Knast, die Türkei, oh my gosh. Die BZ am Kiosk, kein Entkommen vor den Schlagzeilen. Wieder feststellen, dass wir in einem Überwachungsstaat leben. Die Kohlebagger nagen auch im Winter. Mit flammenden Reden werden wir Wagen geknechtet. Pseudopopulismus und pseudolinke Politik, das taut auch nicht auf. Deshalb haben wir beschlossen, der kollektiven Depression die Stirn zu bieten. Mehr gute Nachrichten, mehr gute Laune. Innenminister kommen und gehen. Das anarchistische Radio bleibt. Noch so eine gute Nachricht, wenn auch nicht ganz neu. Henkel ist Geschichte. Stattdessen schenkt uns die Vereinigte Linke 1400 neue Bullen. Aber hey, immerhin. Die Friedel bleibt, zumindest bis April 2017. M99, Potze, Rieger, gibt es alles immer noch. Und für jedes geräumte Projekt entstehen in Leipzig 5 neue. Nach Feueralarm in Bremen, jetzt auch in Hamburg, Lagerfeuer auf dem Eis, also Kopf hoch, Freundinnen. Und noch eine gute Nachricht. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, dass wir im letzten Podcast von den Protesten gegen die Ölpipeline von North Dakota nach Illinois berichtet hatten, der sogenannten Dakota Access Line. Es gab einen enormen Widerstand gegen dieses Projekt. Die staatliche Repression wiederum war brutal. Gerade heute kam die Nachricht rein, dass das Projekt vorerst gestoppt wurde. Widerstand lohnt sich. Wir freuen uns mit den Kämpfenden in Standing Rock. Der Kampf geht jedoch weiter, denn wer weiß, wohin die Leitung jetzt verlegt wird. So. Dann schauen wir mal, welche Beiträge hier so rumliegen. Wir schauen gemeinsam mit den Leuten vom APABITS auf die AfD-Strukturen in Berlin. Wir werfen einen Blick nach Dortmund, wo im November eine kleine, aber feine anarchistische Kiez-Demo stattfand. Und wir werfen einen ganz großen Blick in die USA und beleuchten gemeinsam mit Genossinnen von vor Ort die Situation nach den Wahlen und dem Sieg von Trump. Alle Infos zur Musik findet ihr auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Im September 2016 fand in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus statt. Die sogenannte Alternative für Deutschland erreichte dort 14,2%. Wir haben das zum Anlass genommen, um eine Reihe zu verschiedenen rechten Akteurinnen in und um Berlin zu starten. Im ersten Teil haben wir mit 2 MitarbeiterInnen des antifaschistischen Pressearchivs und Bildungszentrums APABITS über ihre Recherche zum Netzwerk der AfD Berlin gesprochen. Von der AfD Berlin haben wir alle schon mal gehört. Ihr habt jetzt vor einer Weile einen längeren Recherchebeitrag über die AfD Berlin veröffentlicht. Ich wollte erst mal fragen, Wo kommt denn die AfD Berlin überhaupt her? Was ist so die Geschichte von der Partei hier in Berlin? Also zum Berliner Landesverband der AfD lässt sich sagen, dass er eigentlich ähnlich heterogen zusammengesetzt ist wie andere Landesverbände der Partei. Auch es gibt sehr unterschiedliche politische Vorgeschichten der Mitglieder der Berliner AfD. Also viele sind ehemalige CDU- und FDP-Mitglieder, die ihre Partei verlassen haben, weil sie sagen, sie hätten eine, also im Beispiel der CDU, eine Sozialdemokratisierung erfahren. Wir haben aber auch vereinzelt Mitglieder ehemals der Linkspartei, von der Piratenpartei oder auch Mitglieder von extrem rechten Kleinstparteien oder rechten Kleinstparteien, wie beispielsweise die Partei Die Freiheit, die ja auch in Berlin entstanden ist 2006 rund um diesen Moscheebau-Konflikt in Berlin-Pankow, oder der Bund Freier Bürger, Pro Deutschland, also relativ heterogen in dem Sinne, und es zeigt sich ja auch im Berliner Wahlprogramm. Als wir das Berliner Wahlprogramm das erste Mal in der Hand hatten, haben wir schon gedacht, okay, es liest sich wesentlich moderater als das Wahlprogramm beispielsweise aus Sachsen-Anhalt, wo eine viel schärfere Sprache auch verwendet wird. Deswegen ist es uns auch so wichtig, im Rahmen unserer Arbeit eben nicht nur so das geschriebene Wort sozusagen zu betrachten, sondern auch das Gesprochene. Also wir dokumentieren ja Veranstaltungen extrem rechter Akteure im öffentlichen Raum. Und da haben auch mehrere Wortbeiträge auch von AfD-Funktionären gezeigt, dass sie sich eben auch am gesprochenen Wort messen lassen müssen und dass man da eben auch deutlich völkisch-nationalistische Inhalte hat, die sich erstmal nicht so deutlich im Wahlprogramm zeigen. Ein weiterer Zusammenhang, damit es jetzt nicht vergessen wird, es gibt natürlich auch etliche Menschen, die in der AfD Berlins aktiv sind, die vorher überhaupt nicht parteipolitisch gebunden waren oder die im vorpolitischen Raum aktiv sind, wie zum Beispiel in Burschenschaften, da kommen wir später, denke ich, nochmal zu. Also einfach anderen extrem rechten Organisationsformen neben der Parteiförmigkeit allgemeiner, dann auch noch Vereine oder andere Organisationsformen. Ihr habt das jetzt schon so kurz angesprochen, die Berliner AfD und zum Beispiel die AfD in Sachsen-Anhalt. Wie ist denn der Berliner Flügel in der Gesamtpartei, also deutschlandweit, einzuordnen? Ist, glaube ich, schwierig, von einem konkreten, explizit Berliner Flügel zu sprechen, sozusagen. Denn, ja, so wie es sich eben ja auch schon abgezeichnet hat, aufgrund der heterogenen Zusammensetzung, ist auch die Stoßrichtung zum Teil ein bisschen unterschiedlicher zu sehen oder zu werten, sozusagen. Aber was sich durchaus auch in Berlin finden lässt, sind ganz klar schärfer rechts ausgelegte Bezirksverbände zum Beispiel, wo eine Unterscheidung zu machen wäre. Also es gibt herausragende Beispiele, wo man so sagen kann, da haben wir einen Kreisverband oder einen Bezirksverband, der ist so auf der ganz klaren völkisch-nationalistischen Schiene, wo Leute auch widerspruchslos unterkommen, die sich offen rassistisch geäußert haben oder die auch sich an anderen Veranstaltungen der extremen Rechten beteiligen. Als Beispiel wäre da zu nennen der Bezirksverband in Lichtenberg, wo eine Person jetzt auch in die BVV gewählt wurde, also in die Bezirksverordnetenversammlung, der regelmäßig bei Bergida aufgetreten ist, Heribert Eisenhardt namentlich. Aber ich glaube, diese Heterogenität, wie gesagt, lässt sich dann auch tatsächlich auch in den einzelnen Bezirksverbänden oder nachvollziehen. Und auch in den, wir hatten es eben auch schon mal angesprochen, die Ausrichtung des Landesprogramms. Also im Vorfeld ist ja durchgesickert sozusagen oder geleakt worden, die ganze Diskussion um die Entstehung des Landesprogramms. Und da sind Anträge auch bekannt geworden, die wir so nicht vermutet hätten, dass die in der Partei hier in Berlin überhaupt eine große Rolle spielen. Da sagen wir das Thema Abtreibung genannt, denn mit Beatrix von Storch sitzt eine christliche Fundamentalistin und sogenannte Lebensschützerin im Landesvorstand oder als Vorsitzende. Und dieses Thema ist aber eher zurückhaltend im Landesprogramm, ob nur vermerkt oder angesprochen. Und es gab einen Antrag im Vorfeld bei der Entstehung des Landesprogramms, wo wir gedacht haben, das ist ja fast eine progressive Forderung oder ein progressiver Antrag, der da eingeht. Aber das sind dann auch immer nur so Einzelbeispiele, die sich da so finden lassen. Was definitiv auch für den Berliner Landesverband nochmal zu betonen wäre, ist eine Veränderung im letzten Jahr. Denn es gab im Januar 2016 eine Neuwahl des Landesvorstands. Und mit dieser Neuwahl gab es eben eine sehr viel stärkere Ausrichtung nach rechts, sozusagen. Also bis zu diesem Zeitpunkt war es eher eine unauffällige Landesführung der Partei, hat sich eigentlich kaum wahrnehmbar in der Öffentlichkeit geäußert überhaupt. Und wenn ja, war es auch jetzt nicht so polterig sozusagen wie in anderen Landesverbänden oder auch auf Bundesebene. Und mit der Wahl des neuen Vorstands unter eben Beatrix von Storch und Georg Paczderski, der jetzt auch als Spitzenkandidat und ins Abgeordnetenhaus gewählt wurde und da jetzt auch Fraktionsvorsitzender ist, gab es eine sehr viel stärkere Ausrichtung nach rechts durchaus. Verbindungen sind da jetzt schon durchaus angeklungen. Ich würde jetzt thematisch ein bisschen umschwenken hin zu eurer Recherche und dann noch ein paar Fragen zu stellen. Zum Ersten interessiert mich so die neue Rechte. Die scheint ja in Berlin gerade im Aufwind zu sein. Wenn man so die identitäre Bewegung anguckt, die haben einige Aktionen gemacht, auch durchaus auf dem Brandenburger Tor mit sehr viel Sichtbarkeit, ne? Und welche Verbindung gibt es denn da zwischen der Berliner AfD und den Identitären? Neben sehr viel inhaltlichen Überschneidungen, gibt es einfach auch konkret personelle Überschneidungen, die man an einzelnen Personen benennen kann. Eine der herausragendsten, denke ich, dabei ist die Person Jannik Brehmer. Er ist für die Berliner Identitären eine der wichtigsten und aktivsten Personen. Und gleichzeitig Schatzmeister der Jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD hier in Berlin. Dann eine weitere Person, die da auch zu benennen wäre, ist Jörg Sobolewski. Jörg Sobolewski ist aktiv im Bezirksverband in Steglitz-Zehlendorf. Das ist einer der aktivsten und größten Bezirksverbände, sogar der aktivste und größte. Und auch einer, der als dezidiert rechts nationalistisch einzustufen wäre. Jörg Sobolewski ist ohnehin eine sehr umtriebige Person, was so dieses Spektrum der neuen Rechten angeht. Er ist vor einigen Jahren auch als Aktivist der identitären Bewegung in Erscheinung getreten, auch bei einer entsprechenden Störaktion, einer Veranstaltung oder dem Versuch. Und er ist Sprecher der Burschenschaft Gotia, eine der wenigen hier in Berlin aktiven Burschenschaften überhaupt. Und die Gotia ist auch tatsächlich dem, ja, dezidiert rechts oder sogar extrem recht ausgerichteten Teil der Burschenschaften zuzuordnen. Die sind im Dachverband der Deutschen Burschenschaft organisiert. Und ja, die Deutsche Burschenschaft hat sich vor einigen Jahren gespalten, sozusagen. Und da ging es um eine Diskussion um den sogenannten Arier-Nachweis. Also eine dezidiert völkisch-nationalistisch-rassistische oder rassistisch geführte Diskussion, wo jetzt nur noch der Teil im Dachverband der Deutschen Burschenschaft organisiert und auch miteinander verbunden ist, der diesen Arier-Nachweis nicht ablehnen wollte, sozusagen, oder daran festhalten wollte. Das deutlicher zu machen. Ja, die Gotia ist in diesem Dachverband nach wie vor organisiert und nicht nur das, in diesem Jahr, das ist nach dem Rotationsprinzip, steht die Burschenschaft Gotia derzeit der Deutschen Burschenschaft vor und Jörg Sobolewski ist damit eben nicht nur Sprecher der Burschenschaft Gotia zu Berlin, sondern auch Sprecher der Deutschen Burschenschaft. Das heißt, er hat gerade halt in diesem tatsächlich, ja, in diesem vorpolitischen Raum, so wie wir es vorhin ja benannt haben, mit eben anderen Organisationsformen, die unserer Meinung nach auch als ganz klar extrem rechts zu bezeichnen wären, spielt er eine relativ zentrale Rolle. Jörg Sobolewski, wie gesagt, ist im Bezirk Stickel-Zehlendorf für die AfD aktiv und ist jetzt gerade auch vor wenigen Wochen bei der Neuwahl des Vorstands für die Junge Alternative auch nochmal mit in den Vorstand gewählt worden, als Beisitzer, soweit ich weiß. Das können wir aber auch nochmal nachschauen. Das heißt, das ist auch eine Person, wo genau diese konkreten personellen Verbindungen gerade ins neurechte Milieu oder ins Milieu der neuen Rechten sehr, sehr deutlich werden. Ihr habt vorhin schon im Zuge der Senatswahl auch von der NPD gesprochen, die ja sich durchaus in einem Konkurrenzverhältnis zur AfD befindet. Gibt es da trotzdem Kontakte und wie sehen so Kontakte in so die Kameradschaftsszene aus, was jetzt irgendwie ja noch eine andere Sache ist? Ich glaube, das lässt sich recht kurz beantworten. Konkrete personelle Überschneidungen gibt es da nicht. Also wir haben im Berliner Landesverband keine Leute bei der AfD, die vorher bei der NPD aktiv gewesen wären oder die vorher in Kameradschaften aktiv gewesen wären. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand. Wie sieht es denn aus mit so Publikationen wie Junger Freiheit, 1%, Kompaktmagazin, ne, und was da halt so an Thinktanks dranhängt, also Institut für Staatspolitik, Bibliothek des Konservativismus? Ja, das sind natürlich alles Publikationen oder auch Organisationen, die es größtenteils schon seit vielen, vielen Jahren gibt, viel länger als die AfD, und die jetzt nun mit dieser rechten sozialen Bewegung auf der Straße und mit dem Erfolg der AfD auch sozusagen mitschwimmen, gleichermaßen diesen Erfolg auch in ihren Kreisen hochschreiben, sich da auch ein neues Publikum, ein neues Leserinnenpublikum erschließen. Aber auf der anderen Seite gibt es da durchaus auch unterschiedliche Bewertungen. Es gab zum Beispiel zwischen der Jungen Freiheit, die, ich meine, Alexander Gauland hätte das gesagt, wenn man die AfD begreifen will, soll man die Junge Freiheit lesen. Also quasi das Hausorgan der AfD ist auf inhaltlicher Ebene, also zwischen der Jungen Freiheit und dem Institut für Staatspolitik, da gab es schon unterschiedliche Einschätzungen zur AfD, wo die Junge Freiheit eben sehr stark eben parteipolitisch auch argumentiert hat und gesagt hat, wir brauchen im parteipolitischen Raum eine Alternative rechts der CDU, und das Institut für Staatspolitik beispielsweise mit Götz Kubitschek eher auf diesen metapolitischen Raum gesetzt hat und sagt, wir dürfen uns nicht zu sehr diesem System quasi anklüngeln mit dieser Parteipolitik, sonst laufen wir eben auch Gefahr, zu sehr dem Mainstream quasi zuzuarbeiten, sondern es braucht immer auch ein Außen. Das sind so Differenzen, die sich da auch finden lassen, aber grundsätzlich lässt sich schon sagen, dass ja, die AfD von auch diesen publizistischen Spektren, nenne ich es jetzt mal, durchaus begrüßt wird, auch von der Kompakt. Also ganz am Anfang hat schon der Pankower Bezirksverband 2014 eine Veranstaltung mit dem Kompaktmagazin, mit Jürgen Elsässer veranstaltet. Mittlerweile haben wir da auch Überschneidungen, also bei Kompakt, dass beispielsweise in Poggenburg von der AfD in Sachsen-Anhalt regelmäßig dort spricht. Jetzt kürzlich war ja auch die Kompaktkonferenz in Berlin, vor einigen wenigen Wochen erst. Und da fällt aber schon auf, dass da Funktionäre der Berliner AfD keine Rolle spielen, sondern dass da eben auch erneut André Poggenburg spricht. Also da gibt es, glaube ich, auch so ein bisschen Scheune noch da von, würde ich sagen, zumindest ist meine Einschätzung vom Berliner Landesverband, weil das Kompaktmagazin inhaltlich ja schon nochmal eine andere Nummer ist als die Junge Freiheit, sozusagen in Bezug auf Verschwörungsideologien, Antisemitismus, in Bezug auf dem Anti-Amerikanismus, der dort eine Rolle spielt, eine ganz klare. Und als letztes Projekt, die 1%, das ist natürlich ein expliziter Zusammenschluss dieser verschiedenen Spektren, also von Götz Kubitschek, von Jürgen Elsässer von Kompakt und Till Schneider von der Patriotischen Plattform der AfD. Das ist jetzt nichts, was auf Berliner Ebene eine gesonderte Rolle spielt, aber wo wir eben auch sehen, dass die AfD auch ja ganz gezielt Bündnisse eben eingeht mit dieser 1% Bewegung, nennen sie sich, glaube ich, auch, um da eben auch im sogenannten vorpolitischen Raum eben kampagnenfähig zu sein, Gelder zu sammeln oder auch sowas wie eine Verfassungsbeschwerde zu starten. Es gibt ja dort den Staatsrechtler Schachtschneider, der Anfang des Jahres eine Verfassungsbeschwerde in Bezug auf Angela Merkels Grenzöffnung eingebracht hat. Und das ist aber vom Verfassungsgericht abgewiesen worden ohne Begründung. Aber das sind so Sachen, wo dann auch gerne mal kooperiert wird. Und diese Kooperation gibt es auch ganz unter einem Label sozusagen. Ist aber für Berliner, ja, auf der Berliner Ebene erstmal nichts Spezifisches, sage ich mal, was da jetzt zu nennen wäre. Und um gleich die Frage auch noch mit aufzugreifen, weil die Bibliothek des Konservatismus ja auch schon angesprochen wurde in der Frage, ein sehr zentraler Ort für die Berliner AfD. Ganz klar. Also das ist, wenn Veranstaltungen stattfinden, die einen gewissen Rahmen haben sollen, aber jetzt vielleicht nicht für 200 Leute gedacht sind, dann finden die in der Bibliothek des Konservatismus statt. Und das ist dann auch gesetzt sozusagen, oder das ist ganz klar. Was scheint auch nie ein Problem zu sein, und das ist ja auf die Dauergast sozusagen. Was auch noch spannend ist, dass zumindest die junge Alternative auch das Haus der Burschenschaft Gutier durchaus schon für interne Treffen zumindest genutzt hat. Das heißt, da schließt sich dann auch wieder dieser Kreis von den einzelnen Leuten, die dann eben nicht nur ja ihre persönlichen Verbindungen mitbringen, sondern eben auch das, was damit dranhängt, nämlich die Möglichkeit, tatsächlich auch infrastrukturell davon zu profitieren, dann eben auch Räume zu haben, die ihnen vielleicht an anderer Stelle eng werden, wie jetzt für die junge Alternative auch der Stammtisch in einem Restaurant aufgekündigt wurde vor kurzem. Eine ausführlichere, doppelt so lange Version dieses Interviews veröffentlichen wir demnächst. Am 4. November organisierte die anarchistische Gruppe Dortmund eine Kiezdemo durch die Nordstadt. Wir waren bei der Demo unter dem Motto „Echt selbst organisiert, Nordstadt von unten verändern“ auch dabei und möchten euch hier ein paar Eindrücke mitgeben. Für diese Demo haben wir als A-Radio Berlin übrigens auch ein eigenes multilinguales Audio produziert, quasi als unseren Redebeitrag. Diesen werden wir auch bald veröffentlichen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Beitrag. Okay, wir hören jetzt nochmal den Beitrag vom Anarchistischen Radio Berlin, weil am Anfang, wo wir ihn laufen gelassen haben, waren sehr wenig Leute da und er ist so schön geworden. Der geht circa 10 Minuten und in der Zeit können wir uns schon mal ein bisschen aufstellen und dann gehen wir circa 16 Uhr pünktlich dann los. Ja, sofort los ging es dann erstmal noch nicht. Ein paar Leute hatten sich noch angekündigt und außerdem gab es ja noch das übliche Spiel am Anfang einer jeden solchen Demo. Eine Verknüpfung von Transparenten untereinander ist untersagt. Das Mitführen und Werfen von Pyrotechnik und pyrotechnischer Munition ist untersagt. Unter dem Begriff der Pyrotechnik fallen alle Arten von Feuerwerkskörpern, Böller, Rauchpulver, Rauchtöpfe, Warnfackeln, Signalfackeln, Magnesiumfackeln. Wir bekamen also einen von den Cops spendierten Lehrgang in Sachen Pyrotechnik. Untersagt ist somit auch das Mitführen und Abbrennen handelsüblicher Feuerwerkskörper, pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie 2. Aber dann ging es auch wirklich los. Mit bis zu 80 Leuten ging es durch die Straßen und dank der frühen Uhrzeit größtenteils auch im Hellen. Wir sind heute hier, um aufzuzeigen, es wird oft gesagt, dass die Nordstadt ein linkes Viertel sei. Man sieht auch heute, wir sind nicht viele Leute, also kann da nicht so ganz viel dran sein. Aber es gibt eben Ansätze, die in so eine Richtung gehen und die von unten versuchen, die verschiedenen Probleme der Nordstadt aufzuzeigen und zu verändern. Und das wollen wir heute auch tun. Wie im Vorfeld angekündigt, ging vorneweg ein kleiner FLTI-Block. Manche fragen sich jetzt vielleicht, was das bedeutet. Die queer-feministische Gruppe Lila Lautstark aus Dortmund erklärt, dass ebenso wie die Motivation, dieses Konzept gerade bei einer Kiez-Demo in der Nordstadt zu implementieren. Wir Menschen, die sich als Frauensternchen, Lesbensternchen, Transsternchen und Intersternchen sexuell definieren, sich einem anderen oder gar keinem Geschlechtsordner, kurz FLTI, stellen gemeinsam die ersten Reihen auf dieser Kiez-Demo durch die Dortmunder Nordstadt. Wichtig ist für uns, dass keine Person, die sich in den Blog stellt, auf ihr Geschlecht angesprochen wird. Es geht uns um die Sichtbarmachung nicht-cis-männlichen Widerstandes und geschlechterspezifischer Unterdrückung im Alltag. Außerdem wollen wir mit althergebrachten Klischees vom in Anführungszeichen männlichen Straßenkämpfer, der heldenhaft an vorderster in Anführungszeichen Front steht, brechen. Gerade in der Nordstadt sind FLTI-Personen besonders häufig sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Sich als nicht männlich gelesene FLTI-Person in der Öffentlichkeit, speziell in der Nordstadt, zu bewegen oder aufzuhalten, bedeutet oftmals, verbalen oder körperlichen Übergriffen ausgesetzt zu sein. Kein Pott, Widerstand! Kein Gott, kein Staat! Kein Pott, Widerstand! Auch Religionskritik war Teil der vielen Aspekte, die während der Route, die sich entlang der gesamten Nordstadt auf einem mehr als zweistündigen Kurszug zur Sprache kamen. Glaube ist Privatsache und Religion gehört überwunden. Deswegen geht auch für diese Kirche Gotteshäuser zu Konzerthallen. Ja, sauber! In einem Resümee der anarchistischen Gruppe Dortmund heißt es noch zu den Aktivitäten rund um die Demo: In einer Auflage von ca. 600 Stück wurde, solange der Vorrat reichte, von 3 bis 4 Menschen gleichzeitig der schwarze Docht zum Thema Nordstadt von unten verändern verteilt. Dadurch, dass mehr als 2 Leute Straßenzeitungen verteilten, entwickelten sich am Rande Gespräche über den Inhalt der Demonstration. An verschiedenen Orten wurden Schilder befestigt, wie zum Beispiel vor dem Kaufland: Hier könnte ein Umsonstladen sein, vor einem leerstehenden Haus: Hier könnte ein soziales Zentrum sein, oder vor dem Pornokino: Hier könnte ein Kino für alle sein. Logischerweise war eines der Hauptthemen der Demo die wohnpolitische Situation in der Nordstadt. Neben einer Reihe von Infos vom Lautsprecherfahrrad hatte es auch bei der Auftaktkundgebung eine Rede von einem Vertreter des Dortmunder Mietervereins gegeben, der auch auf die Situation Geflüchteter und deren Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt einging. Wir brauchen mehr Wohnungen und vor allen Dingen bezahlbaren Wohnraum. Und in der jetzigen Situation ist es dann eben wichtig, dass diejenigen, die Nachteile haben, untergebracht werden, selber Wohnungen finden können und Zugang zum freien Wohnungsmarkt haben. Und das gilt aus unserer Sicht für alle. Das gilt für die Zuwanderer aus Südosteuropa, die schon seit vielen Jahren hier sind. Und das gilt für diejenigen, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind. Alle müssen das Recht haben, ohne Ausgrenzung bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und wir wissen, dass ihr in diesem Sinne denkt und aktiv seid. Und das ist etwas, was uns verbindet und was viele, viele Dortmunder verbinden sollte. Auch der Beitrag der Schwarzen Ruhr Uni Bochum bei der Auftaktkundgebung ging auf die Thematik der Geflüchteten ein, und zwar im Kontext von Universität und Integration. Integration wird vor allem von den Menschen verlangt, die nicht als Deutsch gelten oder nicht aus einer bestimmten europäischen Kultur kommen, also nach staatlichen Maßstäben. Diese Menschen gelten als Problem. Sie sollen sich dem deutschen Staat anpassen, der deutschen Gesellschaft unterwerfen, sollen die kulturellen Normen von Deutschland übernehmen und sollen sich in das deutsche System einpassen. Das heißt, in die deutsche kapitalistische Wirtschaft, den deutschen Gesetzen gehorchen und natürlich auch dem Rassismus, den es ja in Deutschland massiv auch gibt, wie überall anders auf der Welt natürlich auch, unterwerfen und das schlucken und sich nicht darüber beschweren. Eine Gruppe, die sich selbst organisiert gegen diese Diskriminierung wehrt, ist Refugees Welcome Dortmund. Der eigentlich vorgesehene Beitrag der Gruppe konnte leider nicht mehr auf der Demo verlesen werden. Die anarchistische Gruppe Dortmund veröffentlichte diesen jedoch auf ihrem Blog, und wir geben hier einen Teil daraus von uns vertont wieder. Auch Geflüchtete suchen in der Nordstadt, wie ebenfalls in anderen Stadtteilen Dortmunds, ein neues Zuhause. Hierbei stoßen sie auf Ablehnung nicht nur bei Weißen, sondern auch in Teilen der bereits etablierten migrantischen Communities. Besonders schlimm sind jedoch die regelmäßigen, gewalttätigen Angriffe von Polizistinnen, wenn Geflüchtete, vor allem Schwarze, zu deutlich in der Öffentlichkeit präsent sind. Polizei, Ordnungsamt und Stadtpolitik möchten sie mit allen Mitteln dazu bewegen, Deutschland oder zumindest Dortmund zu verlassen. Ohnehin sind Geflüchtete von besonderer Ausgrenzung betroffen. Oft müssen sie in Lagern leben und werden besonders ablehnend behandelt, und von der Gesellschaft isoliert. Auch in der Nordstadt sind Lager meist so angelegt, dass sie keine Nachbarschaft haben und eine Kontaktaufnahme kaum stattfindet. Oft genug lassen wir zu, dass mitten unter uns Lager leben und eine Ghettoisierung geschaffen wird. Auch radikale Linke nutzen Labels wie Refugees Welcome und kein Mensch ist illegal. Aber in den seltensten Fällen wird Kontakt zu Geflüchteten in Lagern aufgenommen. Während sich auf eine politische Solidarisierung zurückgezogen wird, statt eine praktische Solidarität zu leben, verstehen sich viele Unterstützungskreise und Wohlfahrtsverbände vor Ort nur als HelferInnen und blenden allzu oft die politische Dimension aus. Für eine Zukunft in Freiheit für alle muss schon heute solidarische Praxis gelebt werden. Dafür darf die Erkenntnis, dass eigene Privilegien auf Verhältnissen basieren, die wir angreifen wollen, nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben. Im Moment entsteht an der Braunschweiger Straße in der Nähe des Nordmarktes ein neues Lager für Geflüchtete. Hier und in anderen Lagern müssen wir präsent sein und Kontakt mit Geflüchteten suchen. Schließen möchten wir mit dem Schlussstatement der anarchistischen Gruppe Dortmund zur Demo. Jetzt gilt es wieder, die alltägliche Arbeit und den Kampf von unten weiterzuführen. Die Kiez-Demo ist ja nur ein Ausdruck von den Bemühungen, die jeden Tag stattfinden. Wir denken, dass das antiautoritäre Spektrum in der Nordstadt auf einem wirklich guten Weg ist, auch abseits von der Szene eine Perspektive zu entwickeln, welche für viele Menschen interessant sein kann. Dabei wollen und werden wir uns den vielen Freundinnen, welche auch von unten arbeiten, aber sich nicht als Teil der anarchistischen Bewegung begreifen, nicht verschließen. Es wird immer wieder Momente und Projekte geben, bei denen Menschen zusammenkommen aus unseren Zusammenhängen, um dann festzustellen, gemeinsam haben wir die Kraft, die Nordstadt von unten zu verändern. Die USA werden ab Januar aller Wahrscheinlichkeit nach einen neuen Präsidenten haben, der für weiße Überlegenheit, Sexismus und Neokonservatismus steht. Währenddessen nehmen Neonazis ihren Platz in der US-amerikanischen Öffentlichkeit ein. Im folgenden Beitrag schauen wir uns an, was da passiert ist und wie progressive Kräfte damit umgehen. TRUMP, Trump. Im vergangenen Monat wurde Donald Trump, welcher auf der Plattform von weißer Überlegenheit, Antifeminismus und mit der Unterstützung der neofaschistischen Bewegung der USA zum neuen Präsidenten gewählt. Das kam für viele Menschen überraschend. Was wie ein schlechter Witz anfing, ist jetzt Realität. Um besser zu verstehen, was da passiert ist, was es bedeutet und was zu erwarten ist, haben wir mit Aktivistinnen aus Boston über die Hintergründe gesprochen. Nino, den wir eben bei einer Anti-Trump-Demo Mitte November in Downtown Boston durch das Megafon hören konnten, und Diva. Beide sind Teil der Bewegung Mass Action Against Police Brutality. Wir hatten Gelegenheit, mit ihnen über die Wahl zu sprechen. Dass Rassismus, wie auch hier, wenn auch anders, in den USA institutionalisiert, in die Gesellschaft seit Anbeginn eingeschrieben und nach wie vor alltäglich ist, sollte nicht nur anhand der riesigen Zahl an Morden durch die Polizei an der nicht weißen Bevölkerung offensichtlich sein. Dennoch wirkte es gerade hierzulande für viele schockierend und tabubrechend, wenn Trump fortwährend mit offenem Rassismus und Sexismus und dem ebenfalls öffentlichen Zuspruch von Neonazis und dem Kuckucksklan den Wahlkampf gewinnen konnte. Schockierend zumindest für alle, die die Wahl haben, sich mit dieser Realität auseinanderzusetzen und nicht tagtäglich unfreiwillig mit ihr konfrontiert und von ihr bedroht sind. Wer das Spektakel verfolgt hatte, hat vielleicht auch mal wieder gedacht, okay, jetzt ist er zu weit gegangen. Das war's. Jetzt ist diese animierte Karikatur endlich unwählbar. Aber nein, mit jeder noch so widerlichen Äußerung, jedem noch so ekelhaften Detail, das in Form von Skandalen herauskam, blieben die Wahlprognosen stabil oder wuchsen. Wie kann das sein? Nun, es gibt viele Faktoren, die diesen Whitelash, also diesen rassistischen Rückschlag der amerikanischen Gesellschaft, nachvollziehbar machen. Einerseits ist es historisch gesehen leider gewöhnlich, dass größere Mobilisierungen von People of Color eine weiße Reaktion nach sich ziehen. Spätestens seit den Ferguson-Aufständen und im Zuge der Ausweitung der Black Lives Matter-Bewegung hat sich sicherlich in vielen Köpfen der weißen Bevölkerung ein Bedrohungsszenario aufgebaut. Vielleicht auch ein Erklärungsansatz für die generelle Passivität der größten Teile der weißen Bevölkerung in den USA gegenüber der rassistischen Polizeibrutalität. People who even despite Leute, die, obwohl sie sich auf YouTube anschauen, wie ein 12-Jähriger totgeschossen wird, 2 Sekunden nachdem die Cops auftauchen, sagen immer noch, ach ja, weißt du. Wir sind so übersättigt mit den Bildern, den Geschichten und Fakten, dass die einzige Wahl, die jetzt noch bleibt, diejenige ist, entweder ich sehe es und ich denke, es ist falsch, oder ich sehe es und es ist mir egal. Oder ich sehe es und ich finde es richtig und ich will helfen, dass es so bleibt. Die Leute, die denken, dass Diskriminierung richtig ist und helfen wollen, dass sie fortbesteht, fühlen sich jetzt ermutigt. Denn das höchste Amt im Land hat sich genau dem verschrieben. Die Wahlversprechen richten sich genau darauf. Es ist keine bloße Implikation mehr. Es ist nicht mehr subtil, wie bei den anderen PolitikerInnen. Das war Diva, die seit einigen Jahren in der Bewegung gegen Polizeigewalt aktiv ist. Auch in Boston ist diese Realität. Hier hatten die Cops Ende Oktober Terrence Coleman, einen unbewaffneten, mental beeinträchtigten Afroamerikaner auf offener Straße und im Beisein seiner Mutter erschossen. So etwas passiert landesweit gesehen fast jede Woche. Doch fangen wir bei der Wahl selbst an. Prinzipiell hatte die Bevölkerung die Wahl zwischen 2 Übeln, Hillary Clinton und Donald Trump. Letzterer hat nach aller Voraussicht gewonnen, wobei noch die Wahl des sogenannten Electoral College aussteht. Aber auf das wirre Wahlsystem wollen wir hier nicht eingehen. Also, wie ist das mit Trumps Sieg? Ich glaube, es war weniger, dass er gewonnen hat, als dass Hillary Clinton verloren hat. Der Parteiapparat der Demokraten hat verloren, denn sie haben den Bezug zu den NormalbürgerInnen verloren, zur Arbeiterklasse. Sie haben sich arrogant verhalten und erwartet, dass schwarze Leute sowie Frauen ihnen einfach folgen werden. Ihre komplette Basis, auf die sich die Demokraten wie ein Parasit verlassen hatten, ohne dabei etwas Substanzielles für die Arbeiterklasse und die Unterdrückten produziert zu haben. So Nino. Traditionell sind die Demokraten die Partei der POC, Frauen- und Arbeiterinnenklasse gewesen. Doch das hat sich, wenig überraschend, in den letzten 8 Jahren unter Obama nicht wirklich bewahrheitet. Unter ihm wurden an die 3 Millionen Menschen ohne Papiere abgeschoben, die Gefängnisbevölkerung wächst stetig auf Rekordniveau, die Zahl der Morde durch die Polizei haben massiv zugenommen, es gab und gibt massive Repressionen gegen progressive Bewegungen wie Black Lives Matter oder aktuell die indigene Bewegung rund um den Kampf gegen die Pipeline in North Dakota. Außerhalb des Landes steht die Obama-Regierung für Syrien, den Thronkrieg im Nahen und Mittleren Osten sowie Afrika. Die Gesundheitsreform hat sich als Geschenk für die Pharmaindustrie entpuppt. Und als Folge der Finanzkrise sowie der generellen Deindustrialisierung der USA haben viele Menschen ihre Existenzgrundlage verloren. Die Leute wollten offensichtlich eine Alternative. Ob ihnen klar war, was genau diese Alternative sein sollte, ist nicht klar. Denn Leute, die für Obama gestimmt hatten, haben jetzt für Trump gestimmt. Leute, die für Bernie Sanders gestimmt hätten, haben jetzt für Trump gestimmt. Es ist also eine gemischte Gruppe an Leuten. Was den Narrativ, dass es alles nur White Supremacists waren, die Trump an die Macht brachten, verkompliziert. Aber was ist mit Clinton? Hillary Clinton ist nicht unschuldig. Sie und Bill Clinton sind zum Großteil für die Politik verantwortlich, die zur aktuellen Masseneinkerkerung geführt haben. Sie haben die von der Schule ins Gefängnis Pipeline aufgesetzt, sind dafür verantwortlich, dass Polizeigewalt und Masseneinkerkerungen solch riesige Probleme für schwarze Menschen sind. Die Three-Strikes-Regel, das Mindeststrafmaß, Leute 20 Jahre für nicht gewalttätige Delikte zu geben, das waren die Clintons in den 90ern, als ich ein Kind war. Und sie hatten es so hingestellt, als würden sie uns etwas Gutes damit tun. Wir hatten im September-Rückblick über das Gefängnissystem der USA im Rahmen des übrigens noch fortbestehenden Gefangenenstreiks berichtet. Die Clintons stehen also für Politik, die zur Einkerkerung von Millionen Menschen geführt haben. Übrigens verliert jeder Verurteilte sein Recht zu wählen. Die Menge an Menschen, die mal im Knast waren und jetzt nicht mehr wählen dürfen, liegt mittlerweile bei rund 30 Millionen. Hinzu kommen die über 2 Millionen, die aktuell hinter Gittern sind. Eine Menge Leute, die weder Republikaner oder rechts oder sonst was sind, konnten nicht guten Gewissens diese andere Kandidatin wählen. Ich konnte nicht mit gutem Gewissen dem Namen Hillary Clinton ankreuzen. wissend, dass ihre Politik meine Gemeinschaft verwüstet und zerstört hat. Ihre Politik ist zum großen Teil das, wogegen ich die letzten Jahre auf der Straße gekämpft habe. Somit war Clinton für viele unwählbar, Trump aber ebenso wenig. Für andere wiederum schon eher als Clinton. Da Trump sich auf der einen Seite die Rhetorik der Antiglobalisierungsbewegung konkurrenzlos aneignen konnte und rassistische und heteropatriarchale Ressentiments bediente, vereint mit dem reaktionären Gedanken, dass früher mal alles gut war. Wir unterbrechen den Beitrag hier kurz mit dem Song Three-Way Fight von Soul. Black gloves, raised up, heart, I'm all a dumb man. Tears of fire, break me up, I'm brighter. Donald Trump steht für Neonazismus, weiße Überlegenheit, Ku Klux Klan und Lynchmorde. Er ist vielleicht kein Faschist im klassischen Sinne. Aber die Bewegung, die Leute, die hinter ihm stehen und die sozialen Kräfte, die er repräsentiert, sind faschistisch. Er hat nur knapp 60 Millionen Stimmen bekommen, von insgesamt 220 Millionen Stimmberechtigten. Hillary Clinton bekam um die 59 Millionen, er um die 60. Und 100 Millionen Leute haben nicht gewählt, was mehr ist als das, was für den Wahlsieg nötig war. Somit hat sich die bürgerliche Demokratie wieder einmal entblößt, nur dass nun leider die Menschen die Folgen zu tragen haben. Somit hat rund die Hälfte gar nicht gewählt. Jetzt ist es aller Voraussicht nach so, dass Trump an die Macht kommen wird. Und schon jetzt dürfte er seine Wählerschaft in mancher Hinsicht enttäuschen. Denn die Leute, die bisher in sein Kabinett bestellt wurden, entsprechen so gar nicht dem Anti-Establishment-Kurs, dem viele dem Milliardär ernsthaft abgenommen hatten. Trump war wie ein unbedrucktes Stück Papier. Es gab zwar seine Rhetorik, aber die Leute, die er jetzt einstellt, die sind alle von der Regierung George W. Bushs Neocons. Das sind keine Kämpfer des Kalten Krieges wie bei der Clinton-Regierung. Aber man kann noch nicht einmal sagen, dass sie ein gemischter Haufen sind. Denn das, was sie alle verbindet, ist, dass sie White Supremacists sind, nur unterschiedlicher Grade. Sie sind gefährlicher als Trump, denn sie übernehmen das Denken, während er wirklich nicht mehr als das Sprachrohr ist. Eine dieser Personen ist Steve Bannon, rechter Publizist, Leiter des Breitbart News Networks und bald engster Berater Trumps. Bannons Rolle ist es, die faschistischen White Supremacist und Neonazi-Ansichten zu normalisieren und zu legitimieren. Sie als mit Anzug und Krawatte sauber rausgeputzte, rhetorisch starke und medienaffine Nazis zu präsentieren. Denn das sind sie. Das könnte einem in Hinblick auf die hiesige AfD bekannt vorkommen. Diese neonazistische Bewegung in den USA nennt sich Alt-Right. Der Name allein repräsentiert die Ideologie weißer Überlegenheit, die hohe Rechte. Als Randnotiz, ein Arm dieser Bewegung ist das National Policy Institute. Dieses hatte kurz nach der Wahl einen Kongress, welcher mit folgenden Worten eröffnet wurde. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Dem Heil Trump folgt tobender Applaus und Leute strecken den Arm zum Hitlergruß, in einem Saal gefüllt mit weißen Männern in Anzügen. Ja, das sind Realitäten, mit denen sich besonders POC in den USA nun auseinandersetzen müssen. Denn auch der Ku Klux Klan ist so stark wie lange nicht mehr. Wenn schon unter Obama Polizeigewalt neue Rekorde schlägt, ist im Hinblick auf die brutale Geschichte der Lynchmorde im Land durchaus vom Schlimmsten auszugehen. Wie gehen Leute damit um? Auf der Straße und online habe ich viele Leute davon reden hören, die Organisationsarten der Selbstverteidigung aus den 50ern und 60ern zurückzuholen. Sie sagen, Negroes with Guns ist eine super Doku und das Starten von Waffenclubs ist eine Sache, über die viele schwarze Menschen reden, sich Waffenlizenzen zu holen und Mitfahrgelegenheiten zu Schießständen zu organisieren, um sich auf Verteidigung vorzubereiten, falls es dazu kommt. Viele reden davon, selbst Verteidigungskurse zu machen, also Kampfkunst. Aber auch Wege zu finden, wie wir uns zahlenmäßig Schutz geben können. Wege zu finden, wie Leute von Ort zu Ort eskortiert werden können. Escort people to and from places. Diva bezieht sich dabei auf Gruppen wie die Black Panther Party, die damals bewaffnete Selbstverteidigung praktizierte. Im Hinblick darauf, dass die Gegenseite bewaffnet ist, liegt der Griff zur Waffe nahe. So I think that's already happening, you know, like ich denke, das passiert schon jetzt. Zum Beispiel mit dem Huey P. Newton Waffenclub. Das ist eine rechte Organisation schwarzer Nationalistinnen, aber sie bieten Waffentrainings an. Also Leute greifen schon jetzt zu Waffen. Besonders im Süden, wo die Gesetze liberaler sind. Aber ich denke, wir müssen uns ernsthaft vor Augen führen, dass seit der Wahl über 700 rassistische Delikte gemeldet wurden. In Boston hat der Staatsanwalt über 300 Anrufe für solche Straftaten bekommen. Diese Rassistinnen fühlen sich offensichtlich bestärkt und ermutigt. Die Frage ist, ob wir es schaffen, sie zurückzudrängen. Materielle Gewalt kann nur mit materieller Gewalt plus eins besiegt werden. Material force can only be defeated by material force plus one. Aus hiesiger Sicht klingt das alles ziemlich krass. Nach Bürgerkrieg. Jedoch sollten wir dabei nicht vergessen, dass gerade die nicht-weißen Gemeinschaften in den USA schon seit jeher unter Angriff verschiedenster Art stehen. Sei es die Polizeigewalt, rassistische Gesetze, die jeden vierten Afroamerikaner in den Knast bringen, Gentrifizierung oder gar Umweltverschmutzung wie in Flint, Michigan. Wenn jetzt auch noch die Gefahr dazu kommt, in der Öffentlichkeit körperlich angegriffen zu werden, weil Rassistinnen das Gefühl haben, der Staat ist fest an ihrer Seite, bekommt Sicherheit eine andere Dimension. Es gibt einen Spruch, es lieber haben und nicht brauchen, als es zu brauchen und nicht zu haben. Das ist meine Perspektive auf die Sache. Ich hoffe, ich werde niemals einen anderen Menschen verletzen müssen. Ich war in meinem Leben noch nie in einen Kampf verwickelt. Aber wenn es dazu kommt, werde ich nicht umknicken und sterben. Das kann ich nicht. Ich kann nicht umfallen und zuschauen. Leute, die ich kenne, die ich liebe, die mir wichtig sind, sterben. Das Leben von Leuten steht auf dem Spiel. Das ist die Wirklichkeit. Und diese Drohungen leichtfertig zu nehmen, kann zum Tod von Leuten führen. Aber nochmals, ich rufe nicht dazu auf, dass wir eine Armee gründen und anfangen, alle abzuknallen. Aber ich empfehle eindrücklich nicht, selbstgefällig rumzuhängen und zu hoffen, verschont zu werden von Leuten, die doch schon bewiesen haben, dass sie frei jeglichen Mitgefühls sind. Malcolm X hat mal gesagt, du stichst nicht jemanden 9 Zoll tief in den Rücken, ziehst das Messer dann wieder 7 Zoll weit raus und nennst das dann Fortschritt. Nein, Fortschritt wäre, wenn das Messer komplett entfernt wird, in die Wunde heilen kann, bis zu einem Punkt, an dem sie verschwindet. Was jetzt passiert ist, ist, dass das Messer noch weiter drinnen steckt und die Wunde so tief ist, dass sie den Nerv der amerikanischen Arbeiterklasse und der unterdrückten Bevölkerungen getroffen hat. Denn die Leute hier sind am Kämpfen. Indigene kämpfen für Souveränität. Andere Leute kämpfen in der Black Lives Matters Bewegung und der Bewegung gegen Polizeibrutalität, gegen diesen Polizeiterror und den rassistischen Alltag. Oder die 5 für 15 Bewegung für einen 15-Dollar-Stundenlohn, einen noch nicht mal zum Leben ausreichenden Lohn. Es gibt Streiks von Verizon-Mitarbeitern, es gibt die Chicago-LehrerInnen-Gewerkschaft. Überall im Land erleben wir mehr und mehr kleine Streiks. Daher bin ich nicht total pessimistisch. Aber ich denke, dass eben nicht Trump die Gefahr ist, sondern die Faschistinnen hinter ihm. Sie sind die wirkliche Gefahr. Sie sind bewaffnet, organisiert und sie haben einen Plan, an dem sie schon seit Jahrzehnten arbeiten. Somit können wir zumindest einen etwas positiven Abschluss für unseren Beitrag finden. Denn was sich seit der Wahl auch entwickelt hat in den USA, ist das Erstärken der Antifa-Bewegung. Während unserer Zeit in Boston hat sich eine Antifa gegründet. Und im ganzen Land nimmt die Mobilisierung zu. Für den Tag der Machtübernahme Trumps am 20. Januar ist ein Generalstreik geplant, sowie ein Million Woman March. Wir werden die Entwicklungen für euch im Blick behalten. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Ganz oder gar nicht. Das scheint das Motto der Anarchie bei ihrem Siegeszug durch die deutschsprachige Medienlandschaft zu sein. Entweder sie herrscht oder sie ist nicht da. Wir werfen mit unserer Rubrik Wo herrscht Anarchie auch diesen Monat einen Blick in die Presse. Und dann gehen wir gleich mal aufs Ganze. Und zwar mit Wladimir Putin. Die Welt zitiert Auszüge aus seiner Rede an die Nation, also die russische, und gibt dabei interessante Erkenntnisse wieder. So sagt Putin: Es gibt natürlich Länder, in denen zunehmend Anarchie herrscht. Da fragen wir uns natürlich, warum das so ist. Putin führt weiter aus: Es gibt Tragödien und Opfer. Es gibt Enttäuschungen. Sorge ruft hervor, dass es selbst in den wohlhabendsten Ländern Konflikte auf religiöser Ebene gibt. Ja, das verstehen wir. Unzufriedenheit und auch eine Befreiung vom Joch der Religion waren bei vielen anarchistischen Aufständen eine Triebfeder. Verwundert sind wir nur, dass Putin das auch weiß. Liest er vielleicht heimlich Volins Die unbekannte Revolution über die Machno-Bewegung in der Ukraine? Wir werfen unseren Blick auf Gütersloh, denn auch dort herrscht die Anarchie, und zwar in ihrer ganz furchtlosen Art. Wie das lokale Portal Die Glocke berichtet, geht es dort heiß her, denn Am Kreisverkehr herrscht derzeit weitgehend Anarchie. Ist zwar eine sehr, sehr lokal begrenzte Variante der Anarchie, aber wie reagiert die Staatsmacht? Sie fährt die repressiven Geschütze auf und verhängt Geldstrafen. Doch die Leute lassen sich davon nicht einschüchtern, wie die Glocke zu berichten weiß. Eine drohende Strafe von 20 Euro reicht wohl nicht als Abschreckung. Und so machen die Leute weiter das, was ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Weiter so. Natürlich hat sich die Herrschaft der Anarchie im letzten Monat auch in der Kultur niedergeschlagen. Und zwar im Pay-TV. Das zeigt sich an der neuen schweizerdeutschen Mundart-Sitcom Die Lehrer. Denn wie Simon Knopf für die Zeitung Der Bund herausfand, hat die Sendung vor allem eine Aussage. Lehrer sind auch nur Anarchisten. LehrerInnen wahrscheinlich auch. Aber worum geht's in der Show? Im Artikel erfahren wir, dass es um das Schulhaus Krähenbühl geht, auch bekannt als das Zentrum der Anarchie. Perfekt. Wurde auch Zeit, dass die Anarchie endlich ihr Zentrum findet. Bleiben wir bei Kultur, wandern aber von der Mattscheibe zur Bühne. Dort hat das neue Punk-Theaterstück von RAM viele Fragen in der Redaktion der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung hinterlassen. Zum Beispiel: Was bedeutet Anarchie eigentlich? Ist das gut oder schlecht? Tja, die kurze und die lange Antwort lautet: gut. Völlig daneben liegen die AutorInnen dann wenig später im Text, wenn sie ihre eigene Antwort präsentieren. Anarchie, das ist das pure Chaos, das Recht des Stärkeren, das Aufbegehren gegen die da oben. Die waren wohl im falschen Theatersaal, vielleicht bei einem Stück über die deutschen WutbürgerInnen. Und jetzt geht's aber wirklich ums Ganze. Und zwar nicht nur um das ganz große Ganze, sondern auch ganz konkret ums Ganze. Wie uns gleich mehrere ZuhörerInnen zugetragen haben, gab es ja Ende November in Hamburg den Reproduce Future Kongress des linksradikal-kommunistischen Bündnisses ums Ganze. Und am Freitag dann unter dem Titel Planwirtschaft ein Panel zum Thema Wirtschaft. Die Einleitung zum Workshop lautete: Der Kapitalismus ist eine anarchistische Produktionsweise. Warte mal, was stand da? Der Kapitalismus ist eine anarchistische Produktionsweise. Ach so, dieses ums ganze Bündnis ist wirklich großartig. Wir dachten immer, wir müssten uns 1000 Sachen überlegen, wie wir das aktuelle System radikal verändern können. Aber wenn eine große linksradikale Organisation zum Schluss kommt, dass der Kapitalismus bereits anarchistisch ist, dann müssen wir ja nichts weiter unternehmen. Und alles ist gut? Juhei! Und danke ums Ganze. Zum Schluss bieten wir euch wie gewohnt einen kurzen Linktipp. Diesmal mit einer ganz interessanten Veranstaltungsreihe. Unsere Welt wird immer technischer. Doch wohin gehen die Entwicklungen? Welche Bedeutung hat und woher kommt die Technologie an sich? Wem nützt dieser angebliche Fortschritt? Und vor allem, was können wir heute gegen die Technik der Herrschaft oder die Herrschaft der Technik tun? Was bedeutet die Idee einer herrschaftsfreien Welt für unser Handeln angesichts fortschreitender Kontrolle und der momentanen Wegbereitung des Angriffs der totalen Technologisierung? Um all diese Fragen geht es in einer aktuellen Veranstaltungsreihe der Tempest Library in Berlin. Dazu gibt es spannende Texte, Filme und praktische Hilfestellungen, die ihr auf smartercontrol.noblox.org findet. Unsere 50. Ausgabe ist leider zu Ende. Aber keine Sorge, wir kommen wieder. Und falls ihr zwischendurch unsere alten Podcasts hören wollt, ihr findet sie ganz übersichtlich zusammengefasst auf unserem Blog aradio.blogsport.de unter dem Reiter Libertärer Podcast. Kommentare und auch Kritik zu diesem und anderen Audios könnt ihr uns schicken über die Mail aradio-berlin@riser.net oder per Twitter auf @aradio_berlin. Bis zum nächsten Mal und guten Rutsch schon mal. Cara no te cara, es la fava, come lui de Pinocho. De moment, tot està ple de gent, em puja per les parets, on ha desdetxo contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, i està per a la festa.